ich Rentner bin. Schalalalala ist mit meiner Route dahin. Schalalalala, seit ich Rentner bin. Schalalalala, hab ich keinen Augenblick mehr Zeit. Tut mir leid. Frag schon beim Aufstehen, schalalalala, wo soll ich hingehen? Schalalalala, geh ich ins Kaufhaus? Schalalalala, oder gleich zum Stammtisch ins Café? Olle! Nachmittags ist Wandern, dann Seniorensport. Ein Tag nach dem anderen läuft die Zeit mir fort. Jeder Tag hat zu wenig Stunden, im Job war mir das egal. Jetzt dreh ich die Jogging-Runden noch im Mondschein 100 Mal. Seit ich Rentner bin, schalalalala, ist mit meiner Ruhe dahin. Schalalalala, seit ich Rentner bin, schalalalala, hab ich keinen Augenblick mehr Zeit. Tut mir leid. Montags im Garten, schalalalala, und dienstags beim Karten, schalalalala, mittwochs beim Golfen, schalalalala, da bleibt mir zum Fernsehen kaum noch Zeit, keine Zeit. Wochenend verreisen bis an den Gardasee. Pizza, Pasta, Speisen im Winter in den Schnee. Jeder Tag hat zu wenig Stunden, ehe man einschläft, wird's draußen hell. Spiele dann mit meinen Hunden, komm mir vor wie im Hotel. Seit ich Rentner bin, schalalalala, ist mit meiner Ruhe dahin. Schalalalala, seit ich Rentner bin, schalalalala, hab ich keinen Augenblick mehr Zeit. Tut mir leid. Wenn ich noch mal jung wär, wüsste ich sofort Bescheid. Ja, erst ab der Rente macht das Leben wirklich Freud. Seit ich Rentner bin, schalalalala, ist mit meiner Ruhe dahin. Schalalalala, seit ich Rentner bin, schalalalala.